Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen müssen, sind die Verse 256 bis 259. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte: La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayb. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Damals, als Ibrahim sagte, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Er sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bringe du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die Wüste in Trümmern lag? Er sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für 100 Jahre sterben oder tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange hast du verweilt? Er sagte, ich verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages. Er sagte, nein, vielmehr verweiltest du 100 Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an, sie sind nicht verfault, und schau deinen Esel an, und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bedecken. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Wir beginnen mit dem 256. Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und zusammengefasst bedeutet der Vers, oder dieser Teilvers, niemand darf zum Islam gezwungen werden. Niemand darf zum Islam gezwungen werden. Und es gibt mehrere Auslegungen zu diesem Vers. Und manche Gelehrte sagen, dieser Vers ist abrogiert mit den Versen, wo Allah zum Kampf aufgefordert hat. Sie sagen eben, dieser Vers ist aufgehoben worden und dass die Menschen, aber das ist, wie gesagt, nicht die richtige Auslegung, denn nachdem wir, alhamdulillah, einen Hadith haben, der uns den Offenbarungsanlass von diesen Versen, von diesem Vers wiedergibt, wissen wir sofort, was die richtige Auslegung dieses Verses ist. Und dann wissen wir auch die Wichtigkeit der Sunnah, weil sie den Koran erklärt. Diesen Vers, wenn man ihn so liest auf Deutsch, es gibt keinen Zwang im Glauben, dann könnte man denken, aha, im Islam darf niemand zu etwas gezwungen werden. Falsch. Das ist nicht richtig. Sondern sehr wohl kann es sein, dass du gezwungen wirst, etwas zu tun. Zum Beispiel, du musst beten. Ja? Und auch als Vater bist du verantwortlich, willst deine Kinder beten. Und wenn sie 7 Jahre sind, bringst du es ihnen bei zu beten. Und wenn sie 10 Jahre alt geworden sind, sie beten immer noch nicht, hat der Prophet auch einem selbst angeordnet, dass man sie sogar schlagen soll und darf, dass sie endlich anfangen zu beten. Und das ist eine Art Zwang. Deswegen, und du bist verantwortlich für sie, wenn sie nicht beten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herden. Und es gibt auch Gesetze. Gesetze sind dafür da, dass man sich daran hält und nicht dafür da, dass man sagt, ich kann machen, was ich will. Deswegen ist diese Übersetzung ein wenig irreführend. Wenn ich sage, es gibt keinen Zwang im Glauben, dann ist es eigentlich ein Grundraum falsch übersetzt, sondern eigentlich müsste man sagen, es gibt keinen Zwang zum Glauben hin, zum Beispiel. Es gibt keinen Zwang zum Glauben hin. Und der Offenbarungsanlass, der ist uns überliefert worden bei Abu Dawud durch eine Überlieferungskette, die sahih ist. Und zwar heißt es, كانت المرأة تكون مقلاة. Ich lese erstmal bevor und dann übersetze ich. فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدْ أن تهوده. فلما أجيلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. Und zwar war es so, dass in Medina, bevor der Islam gekommen ist, waren ja dort die Juden. Denn die Juden, nachdem sie von den Römern aus Jerusalem vertrieben worden sind, haben sie sich ja, wie wir öfter gesagt haben schon, angesiedelt in Medina. Und sie haben sich dort angesiedelt, weil sie gewusst hatten, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der letzte aller Propheten, wird von Mekka nach Medina auswandern. Und sie wollten ihn dort empfangen. Und, da, und mit dem Propheten dann einen großen Sieg zu erringen. Und da sind dann drei Stämme der Juden, haben sich in Medina angesiedelt. Die ersten war, oder die eine von den drei sind Banu Nadir. Und die anderen, um denen es jetzt hier auch besonders geht, und ein anderer Stamm hieß Banu Qaynuqa', und die dritte ist Banu Qurayza. Und wir haben auch schon mal erwähnt, was der Ausgang von diesen drei Stämmen gewesen ist, denn sie haben irgendwann mal alle Medina dann verlassen, auf irgendeine Art und Weise. Jeder hat die Medina auf eine andere Art und Weise verlassen. Und in Medina waren also Juden. Und in Medina waren auch nicht Muslime, sondern vor allem Islam, sondern auch Menschen, die keine Juden waren. Und dann gab es Frauen in der Stadt, die keine Kinder gebärt haben, oder besser gesagt, in dem Fall jetzt, was normal ist, ja, aber es gab auch manche Frauen, die Kinder gebärt haben, und jedes Mal, wenn ihre Kinder geboren sind, sind sie ihnen auch gleich verstorben. Also sie haben nie lange gelebt. Das war das Wort Miqlat, was hier. Also es geht darum, dass es gab Frauen, die, wenn sie Kinder gebärt hatten, sie nicht lange gelebt haben. Gibt es ja bis heute noch, ja. So, was hat so eine Frau gemacht? Sie hat sich vorgenommen, ein Gelübde geleistet und gesagt, wenn Allah mein Kind leben lässt, lange leben lässt, dann werde ich aus ihm, also aus Dank zu Allah, aus ihm einen Juden machen. Das war die Religion dort, ja. Also es war ja die Juden waren ja da. Und dann heißt es aber, als dann Banu Nadir Medina verlassen mussten, wir haben erwähnt mal, ich sage gleich noch einmal, was mit Banu Nadir passiert ist, als Banu Nadir Medina verlassen mussten, da war der Islam schon längst da. Der Islam kam und aufgrund eines Ereignisses musste Banu Nadir, des Volksstamm Banu Nadir der Juden, Medina verlassen. Und dann war logischerweise einige von den Juden, die dann Medina verlassen mussten, waren Kinder von den Ansar. Nämlich Kinder von diesen Müttern, die aus ihren eigenen Söhnen Juden gemacht haben, aus Dank zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und als sie dann, als Juden dann Medina verlassen mussten, auf Anweisung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sind dann diese Kinder von den Ansar, die eigentlich von Medina sind, mussten dann mit den Banu Nadir wegziehen. Und dann haben das die Ansaris nicht mit ansehen wollen und sie haben gesagt, la nad'u abna'ana, also wir lassen unsere Kinder nicht einfach so weggehen. Wir lassen sie nicht einfach wegziehen mit den Juden. Nein, auch weil sie Juden sind. Ja? Und sie wollten sie eben zum Islam zwingen. Und sie wollten ihre Kinder zum Islam zwingen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers abgesandt. Er sagte, la ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang zur Religion hin. Es gibt keinen Zwang zum Glauben hin. Es gibt keinen Zwang zum Islam hin. Und so wissen wir, dass die Bedeutung des Verses genau die ist, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Und zwar, dass zum Islam selbst, zum Islam hin, darf niemand gezwungen werden. Gut. Und das ist die Auslegung des Verses, das ist die richtige und gibt keine andere außer die, also die richtig ist. Und deshalb wird auch von den anderen Menschen Jizya verlangt oder angenommen, weil Zwang bringt ja nichts. Du kannst niemanden zwingen zu glauben. Das bringt gar nichts. Nachdem die Wahrheit schon klar ist und der Irrweg klar ist und jemand sich entschieden hat, auf dem Irrweg zu bleiben, dann darf man von ihm die Jizya nehmen, diese Steuer, die sie zahlen müssen unter einem muslimischen Staat, und dann darf er diese Person ihren Glauben behalten. Und Allah sagte ja, der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar geworden oder ist nunmehr klar unterschieden von dem Weg der Verirrung. Die Wahrheit ist ganz klar eindeutig der Islam. Jeder, der sich beschäftigen möchte mit der Wahrheit, erfindet sie selbst heraus und erkennt sie. Und deswegen braucht niemand gezwungen werden, weil man die Wahrheit selbst erkennt. Im Gegensatz dazu war es bei den Christen wie, dass sie brauchten diese Zwangsmissionierungen. Warum? Weil keiner glaubt freiwillig, mit normalem Verstand, an eine Dreifaltigkeit. Ja? Keiner glaubt an so etwas, wenn er seinen Verstand benutzt. Und keiner kann das auch wirklich verstehen. Ja? Weil keiner kann das auch wirklich erklären. So, und deswegen macht es auch keinen Sinn, zum Islam zu zwingen, weil wer es annimmt, nimmt es freiwillig an. Aber die Christen, wie kann das Christen überleben? Entweder sie missionieren oder sei es mit Geld oder sogenannte Scheinhilfen oder so etwas, oder sie bringen es ihren Kindern bei. Das ist bekannt. Beim Islam gleich, durch die meisten Muslime sind Muslime, weil sie es beigebracht haben von ihren Eltern. Gut. Und selbst wenn du jemanden zwingen würdest zum Islam oder so, das wäre ja kein richtiger Glaube. Denn Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die guten Taten des Menschen erst an, unter zwei Voraussetzungen. Die erste und wichtigste Voraussetzung ist, dass man es für Allah tut. Jede Handlung wird von Allah nur angenommen, wenn du die Handlung für Allah gemacht hast. Wenn du zum Islam übertrittst für eine Person oder so etwas, das wird Allah nicht annehmen. Du musst es für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Das heißt, sein Wohlgefallen willst du dadurch erlangen. Und nicht das Wohlgefallen irgendeines Menschen. Und dieser Vers ist somit auch ein Hinweis darauf, dass die Jizya angenommen werden darf von allen Nicht-Muslimen. Und nicht nur von den Juden, von den Christen, sondern auch von Götzendienern. Denn das Prinzip, was ich gerade erwähnt habe, dass niemand zum Islam gezwungen werden darf, das klappt ja sowohl bei den Christen, Juden, als bei anderen auch. Welchen Unterschied macht man da? Natürlich gibt es eine Meinungsverschiedenheit darunter, aber es ist einfach Hinweis darauf, dass die Jizya angenommen werden darf, sowohl von Juden und Christen, das ist das Bekannte unter allen Leuten, und auch von anderen Muslimen, anderen Nicht-Muslimen. Naam. Der Weg der Besonnenheit, also der Weg der Rechtleitung, ist nunmehr klar unterschieden von dem Weg der Verehrung, wodurch, die sind auch übrigens medinensische Verse, wie wir wissen, Surat al-Baqarah ist eine medinensische Sura, das heißt, wir haben hier eine mekkanische Periode von ungefähr 13 Jahren gehabt, wo Suren herabgesandt worden sind und Verse. Und danach haben wir etwa 10 Jahre eine Periode aus Medina gehabt. Und wodurch ist der Weg klar geworden, die Rechtstattung klar geworden? Durch das Buch Allahs, durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam selbst und durch die Siege, die Muslime errungen haben. Wer wollte, konnte den Islam mitlernen. Und wer wollte, konnte nach Medina gehen und den Propheten sehen, und von ihm den Islam lernen oder von seinen Freunden. Also es macht auch keinen Sinn, jemanden zu zwingen, vorher und auch nachher nicht. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe. Das arabische Wort für diese falschen Götter ist ja Tarut. Ist ja Tarut. Und Tarut kommt vom arabischen Wort Tara. Tara ist, wenn man das Maß überschreitet, irgendeine Grenze überschreitet. Und gemeint ist, ein Tariyah ist jemand, der eben seine Grenzen überschritten hat. Zum Beispiel beansprucht er wie der Pharao Göttlichkeit. Allah sagte über den Pharao, zu dem Musa gesandt worden ist, oder er sagte zu Musa, idhab ila Fir'auna, innahu tagha. Geh zu Pharao, denn er hat seine Grenzen überschritten. Denn er hat eben, er wollte aus diesem Kreis der Menschlichkeit raus und wollte Göttlichkeit erlangen. Und deswegen ist er ein Tarut. Er ist ein Tarut. Das ist jemand, der die Grenzen überschritten hat. Und er wird auch noch angebetet. Deswegen ist er ein falscher Gott, kein wahrer Gott. Gott ist jemand, Ilah ist jemand, der angebetet wird. Jemand, der angebetet wird. Und deswegen gibt es Götter, aber falsche. Und gibt nur einen wahren Gott, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn wir sagen, das ist nämlich wichtig, deswegen, wenn wir sagen, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, dann meinen wir damit, es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Weil, dass andere angebetet werden außer Allah, das wissen wir. Gibt's viele. Allah hat es bestätigt im Koran. Aber wir meinen damit, es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Oder, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, der es verdient, dass man ihm dient. Und anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bedeutung. Aber ich habe so gelernt, wenn man Ilah sagt, es gibt keine Ilah außer Allah, damit, also jeder weiß ja, dass es keine Gott gibt außer einer Gott, aber Gesetzgebung halt. Also es gibt keine Gesetzgeber außer Allah. Und die Menschen, wenn die auch Gesetze machen und die Menschen danach leben, heißt das, die sind auch Götter, die sind Ilahs. Wolle, aber erstmal das Wort Ilah. Menschen leben nach den Gesetzen. Ja, aber erstmal das Wort Ilah. Arabisch ist jemand Al-Ma'luh, jemand, der angebetet wird. Den man sehr, Rabb ist der Herr, der auch Gesetzgeber. Auch, oh, ja, das ist eine andere. Ja. Das ist natürlich, das gehört im Tawhid dazu, keine Frage. Aber erstmal Ilah, das Wort, geht um in erster Linie um Ibadat. Um Ibadat. Und weil wenn jemand das ist das Wort Ilah, geht in erster Linie um Ma'bud heißt Ilah, Ma'lur. Ja, geht um die Gottesdienste. Ja, Ibadat heißt ja auch, wenn man danach lebt, also Beispiel die Menschen, die Gesetz dargestellt haben, und wenn man danach lebt, das heißt, man macht Ibadat zu den Menschen, die diese Ordnung gemacht haben, oder diese Gesetze gestellt haben. Wie gesagt, kommt darauf an, was für Gesetze, wenn sie dem Gesetze widersprechen, was Allah gemacht hat, das ist eine Katastrophe. Aber wer ist das? Die Gesetze an sich, es gibt ja auch Gesetze, die dem Koran nicht widersprechen und die Menschen gemacht haben. Es gibt viele Gesetze, die Menschen gemacht haben, im zwischenmenschlichen Leben, im Straßenverkehr, irgendwas, was weiß ich. Ja? Die widersprechen ja nicht dem Koran und dem Sunna, deswegen kommt oft an, welche Gesetze gemacht werden. Aber Gesetze, die Allah widersprechen, seine Gesetze, das ist eine Katastrophe. Ja. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe. Und das Wort Istamsaka auf Arabisch bedeutet, dass er sich wirklich daran festhält. An woran, was ist die festeste Handhabe? Wurde vieles gesagt. Islam, der Iman, oder im Grunde genommen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das ist Al-Urwatul Wuthqa. Das ist die festeste Handhabe. La ilaha illallah. Bei der es kein Zerreißen gibt und Allah ist allhörend und allwissend. Und dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass es nicht ausreicht, an Allah allein zu glauben. Sondern du musst ungläubig sein gegenüber allen anderen Göttern. Das ist entscheidend. Du musst an Allah allein glauben und du musst glauben, dass alle anderen Götter falsch sind. Denn der Glaube an Allah selbst, das haben die alten Götzendiener aus Mekka auch gehabt. Sie haben auch an die Götter geglaubt. Sie haben auch an Allah geglaubt. Und deswegen müssen wir an Allah glauben und die anderen Götter leugnen. Sagen, dass sie falsch sind und nichts bewirken können, nichts schaden können und so weiter und so fort. Also deswegen, der Tawhid ist erstmal, man schreibt Allah SWT die Gottesdienste zu und schreibt allen anderen oder verneint die Gottesdienste in Bezug auf alle anderen außer Allah SWT. Also beinhaltet zwei Teile. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, also bei Allah eine Ausnahme macht, an ihn glaubt als den einzigen Gott, der hält sich an der festesten Hand aber fest, weil der es kein Zerreißen gibt und Allah ist allhörend und allwissend. Subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherr sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Und der Schutzherr, der Wali, ist derjenige, der die Gläubigen schützt, derjenige, der die Gläubigen zum Sieg verhilft, unterstützt, und auch derjenige, der den Gläubigen den Erfolg verleiht, damit sie überhaupt diese Sachen umsetzen können, die Allah SWT ihnen auferlegt hat. Das ist der Wali. Und das ist derjenige, der ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Warum ist er der Schutzherr derjenigen, die glauben? Weil sie ihn wiederum zum Wali genommen haben. Weil die Gläubigen wiederum Allah SWT zum ihrem Wali genommen haben. Und zwar denjenigen, den sie lieber lieben oder mehr lieben als alle anderen. Der Wali ist auch derjenige, den du liebst. Sie haben Allah SWT genommen zu demjenigen, den sie am meisten lieben. Und so ist Allah SWT ihr Schutzherr. Ja, und ihr Beschützer. Und eben durch den Glauben, den sie haben. Und wodurch schützt er sie? Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Er bringt sie aus den Finsternissen des Kufr, und Finsternissen der Unwahrheit heraus ans Licht, an den Iman und an das Wissen. Und wie wir hier deutlich sehen können, wie es auch richtig übersetzt ist, Finsternisse steht hier im Plural. Ja? Und das Licht im Singular, weil es eben viele ihre Wege gibt. Und es gibt nur einen Weg zu Allah. Es gibt viele, viele ihre Wege, viele Arten des Kuffer, viele Arten der Unwissenheit, viele Arten der ihre Wege haben. Und nur einen Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Und das ist eben, dass man dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgt. Und zu jeder Epoche gab es einen Weg. Und zu jeder Epoche musste man dem Propheten oder dem Gesandten folgen, der für dieses Volk bestimmt ist. Und seit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam steht es niemandem anderes zu, einem anderen Propheten zu folgen, außer ihm. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn Moses am Leben wäre, dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Wenn Moses am Leben wäre, dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Warum? Weil sie lieben und sie Schutz bei ihnen suchen. Weil sie lieben und Schutz bei ihnen suchen. Es gibt unglaubliche Sachen. Es gibt Leute, von einem habe ich vor kurzem erfahren, das ist so ein Alevit-Schiit, der hat so Tücher dabei. Der hat Tücher dabei, eins hat er aus Najaf und eins hat er aus Medina. Und der hat die tatsächlich dabei, weil er glaubt, dass diese Tücher ihm helfen. Ja, er sucht Schutz bei diesen Tüchern. Ja, das ist eine große Form von Schirk. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Oder, wie wir auch erfahren haben, gibt es Menschen, die Plastiktüten aufhängen, ne, an Bäumen, auch mit der Hoffnung, dass das ihnen irgendwie hilft. Ne. Und das ist eine Katastrophe, weil sobald du glaubst, dass irgendetwas nutzen oder schaden kann, worin Allah subhanahu wa ta'ala keinen Nutzen, keinen Schaden gelegt hat, dann ist man auf einem gefährlichen Weg. Und deswegen auch in Bezug auf die Medizin. Medizin ist dreierlei Art. Entweder sie ist prophetische Medizin, religiöse Medizin. Das heißt, Allah hat es uns beigebracht oder Prophet Muhammad hat es uns beigebracht. Das ist richtig gesetzlich und darf man machen und soll man auch machen. Und dann gibt es die Medizin, die herausgefunden worden ist. Und das ist auch eine Sache, die man verwenden darf und soll, denn der Prophet sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat sowohl die Krankheit als auch die Heilmittel herabgesandt und er hat für jede Krankheit ein Heilmittel gesetzt. Er hat für jede Krankheit ein Heilmittel gesetzt, deswegen behandelt euch mit Heilmitteln, sagte er, aber behandelt euch nicht mit Verbotenem. Deswegen, die dritte Kategorie von Heilmitteln sowas ist das, was eben weder in die erste Kategorie fällt, noch in die zweite. Und das ist dann eben das, was von den Satanen kommt, wirklich. Und sonst gar nichts, ja. Wie zum Beispiel das Aufhängen von irgendetwas im Glauben, das schützt einen oder so etwas. Gibt so Sachen wie zum Beispiel so ein Auge aufhängen und alles Mögliche gibt es da. Dann denkt man, das schützt einen oder so etwas. Mit dem Asan Allah Musta'an, all dies aus Unwissenheit. Aber das Problem ist, Allah weiß am besten Bescheid, wie weit er den Menschen vergeben wird aus Unwissenheit. Weil, wenn du sagst, das Problem ist, wenn du sagst, La ilaha illallah, ich bezeuge, dass es kein Ilah gibt außer Allah, und du weißt nicht, was Ilah bedeutet, eben dieses Wort ist das Gegenteil von Schirk, also La ilaha ist das Gegenteil von Schirk, und du weißt nicht, was es bedeutet, und du verfällst dem Schirk, ja, was hast du dann gesagt die ganze Zeit? Sagst du die ganze Zeit, La ilaha illallah, du weißt nicht, was es bedeutet? Ja, hast du dann wirklich gesagt, hast du wirklich bezeugt, hast du wirklich gesagt, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt als Allah und du machst das Gegenteil, das ist eine Katastrophe. Und wie dem auch sei, diese falschen Götter, Tawarit oder Tarut, die angebetet werden neben Allah oder sich auf die Stufe Allahs stellen wollen, sie bringen ihre Anhänger aus dem Licht hinaus in die Finsternisse, weil es viele gibt. Der eine ist Sheikh von dieser Tariqa, der nächste Sheikh von der nächsten Tariqa, Sheikh von dieser Tariqa. Jeder hat ihren eigenen Tariqa. eigene Tari, weil er macht ihre eigene Religion. Jeder macht ihre eigene Religion. Jeder erfindet für seine eigenen Anhänger, ihre Moscheen und so etwas, eigene Gottesdienste, eigene Formen. Manche tanzen, manche singen, manche drehen sich im Kreis, alles Mögliche. Aber alles als Gottesdienste, das ist die Katastrophe. Wenn sie es wenigstens noch kulturell lassen würden, dann wäre es wenigstens nicht so schlimm, ja. Aber auch noch als Gottesdienste, das ist eine Katastrophe. Andere beten ihre Gelehrten an, das ist wahr. Andere beten ihre Gelehrten an, das ist wahr. Insofern bringen sie hinaus aus dem Licht des Islam in ihre Finsternisse und sie schmücken ihnen ihre Sünden aus. Denn viele Menschen denken, wenn sie sich zufrieden fühlen, dann ist Allah mit ihnen zufrieden. Allah ist da. Die Juden und Christen fühlen sich auch gut. Die fühlen sich ganz gut, wenn sie ihre Lieder gesungen haben. Aber das Gefühl, das ist ja das, was genau betrügen kann, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Das ist ein Vers, der erschreckend ist. Ne? Das ist erschreckend. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Zumar, und ihnen wird offenbar werden, also ihnen wird gezeigt werden am Tag der Auferstehung, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Also jemand, der sein ganzes Leben lang Christ ist und gläubiger Christ ist und wirklich glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und so weiter und so fort. Am einen Tag steht er auf und man sagt ihm, du wirst jetzt zur Rechenschaft gezogen für alles, was du getan hast. Er sagt, Moment mal, ich dachte, es wäre alles schon vergeben. Sagt man, nee, tut mir leid, du hast dich geirrt. Und dann ist Ewigkeit angesagt. Verstehst du? Deswegen bringt sie hinaus in die Finsternisse. Das sind die Insassen des Höllenfeuers, sagt Allah. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Denn Götzendienst, Schirk, große Form des Kufr, große Form des Nifaq, Heuchelei, das sind Sünden, die Allah niemals vergeben wird. Kufr ist übrigens der Oberbegriff. Unglaube. Gemeint ist ungläubig, wirst gegenüber Allah gegenüber, seine Religion gegenüber, seinen Propheten gegenüber. Allah sagte, wer nicht an Allah glaubt und nicht an seinen Propheten glaubt oder seinen Gesandten glaubt, so haben wir für die Ungläubigen bedeutungsweise ein Höllenfeuer bereitet. Ja. Und deswegen, der Oberbegriff ist Unglaube, Kufr. Dann gibt es verschiedene Formen von Kufr, es gibt verschiedene Formen des Unglaubens. Manche sind Götzendiener, also viel Polytheisten. Manche sind Atheisten. Manche, Allah, was es noch gibt, keine Ahnung, ich kann mir nichts mehr vorstellen. Ich kenne nur Atheismus oder Polytheismus, Form von Unglauben. Aber von diesen beiden Formen gibt es jetzt spezielle Formen. Da gibt es einmal die Juden, die Christen. Die sind spezielle Formen. Warum sie speziell sind? Weil ursprünglich gesehen hatten sie mal einen Propheten gehabt, dem sie hätten folgen müssen. Und ursprünglich gesehen haben sie ein Buch, das nur nicht mehr das ist, was es mal war. Und deswegen sind sie spezielle Formen und Allah behandelt sie auch speziell in diesem Leben und gibt spezielle Regelungen in Bezug auf sie, zum Beispiel in Bezug auf Essen und Heiraten. Ja. Und was wir aber wissen müssen, ist, dass die Juden und Christen trotzdem islamisch gesehen Kuffar sind. Also der Wort Kuffar, Ungläubige, sind die Juden Christen genauso, wie alle anderen auch, die nicht Muslime sind. Und weil manche Leute, die haben irgendwie so falsches Verständnis. Manche Leute denken, die Christen, Juden sind keine Kuffar. Kafirun, Kafirin, Kafara, alles das gleiche Wort, ja. Oder Ungläubige. Und das ist falsch. Sondern Allah hat es ganz klar im Koran gesagt. Und es ist eben nicht so, dass wenn ein Jude und Christ an seine Religion glaubt und seinen Propheten folgt, also gemeint ist jetzt die heutige Bibel oder die heutige Tora, dass er dann, und wenn er an das glaubt und rechtschaffen handelt, dass er ins Paradies kommt? Nee. Nein, ist nicht der Fall. Auch wenn es ein Vers im Koran geht oder zwei oder drei, die manche Leute falsch verstehen. Ja? Weil Allah sagt im Koran, und wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand eine Seele ist, jeder Jude und jeder Christ, der von mir hört, und von mir als Propheten hört, und dann nicht an das glaubt, womit ich entsandt worden bin, der wird ein Höllenbewohner sein. Der wird ein Höllenbewohner sein. Und deswegen, also wir müssen ganz klar wissen, und das ist das Gleiche, was ich vorhin erwähnt habe. Allah sagte, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Und wer also die falschen Götter leugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe. Ja, das Gleiche. Wenn du nicht glaubst, dass die Muslime die Gläubigen sind und alle anderen ungläubig sind, ja, dann bist du selbst ungläubig. Weil du hast nicht an das geglaubt, was Allah gesagt hat. Und das ist eine wichtige Sache, entscheidende Sache, das ist ein Glaubensaspekt. Das ist ein Glaubensaspekt, auf dem baut sich auch vieles auf im alltäglichen Leben. Alltäglichen Leben. Na. Ewig werden sie daran bleiben, ohne Ende, weil Allah subhanahu wa ta'ala so bestimmt hat. Allah sagte dann, im Anschluss kommen jetzt drei Beispiele dafür, Beweise für die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala. Drei Beispiele, wo Allah subhanahu wa ta'ala demonstriert, dass er imstande ist zu tun, was er will. Und speziell sein Tawhid al-Rububiyyah, seine Herrschafts sein Herrscher, dass er der alleinige Herrscher ist und dass er einzigartig in seinen Taten ist, will er Allah subhanahu wa ta'ala jetzt in folgenden drei Beispielen zeigen, von denen wir uns zwei anschauen möchten. Und dadurch leitet Allah auch die Menschen recht. Durch diese Beispiele leitet Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen recht. Er sagte, im 258. Vers, siehst du nicht jenen, der mit Abraham über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte. Damals, als Abraham sagte, mein Herr ist derjenige, der Lebendige macht und sterben lässt. Er sagte, dieser andere, der mit ihm diskutierte, ich mache lebendig und lasse sterben. Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Westen her, so bring du sie vom Westen her. Da war derjenige, der Ungläubige war, verblüfft. Und Allah leitet das nicht, das ungerechte Volk recht. Derjenige, mit dem Ibrahim sich stritt, wird gesagt, das war Namrud. Man sagt Namrud, der Herrscher von Babylon. Aber Allah weiß am besten Bescheid. Wir haben nichts darüber authentisch überliefert bekommen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ist auch uninteressant, also nicht entscheidend. Und deswegen, jemand hat mit Ibrahim diskutiert, der ein Herrscher war seinerzeit. Stritt mit ihm über seinen Herrn, über den Herrn von Ibrahim, über Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem Allah ihm die Herrschaft gegeben, also Allah hat diesem Menschen die Herrschaft gegeben und er streitet sich jetzt über Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. Man sagt, das war noch bevor er nach Asham auswanderte. Asham ist die Gegend von Damaskus. Ne? Ibrahim sagte zu ihm, um zu überzeugen, mein Herr, und das ist jetzt angemessen, er sagt mein Rabb, weil Ar-Rububiyya, der Tawhid Ar-Rububiyya, geht ja genau um die Einzigartigkeit Allahs Eigenschaften. Astaghfirullah, Eigenartigkeit Allahs Taten. Allahs, ja, Taten, allgemein, Taten. Das beinhaltet Gesetze und andere Sachen, ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, Rububiyya, dass er der alleinige Herrscher ist, dass er der alleinige Versorger ist, Razzaq, Rizq, dass er der alleinige Schöpfer ist, Khaliq, und dass er der alleinige Leiter der Angelegenheiten ist. Und jede Sache, die er tut, Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er tut, er ist einzigartig darin, unvergleichbar mit dem anderen, subhanahu wa ta'ala. Und was er sagt, muss Folge geleistet werden. Ja, und so weiter und so fort. Und deswegen war angemessen, weil Ibrahim redet hier jetzt über einige Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, aber seine Taten geht um Allahs Taten. Allah ist derjenige, der macht lebendig und lässt sterben. Deswegen hat er gesagt, mein Rabb. Er hat jetzt nicht gesagt, mein Ilah, weil es jetzt fast nicht so gut wie mein Rabb. Mein Ilah wäre mehr in Bezug auf derjenige, den ich anbete, Ilah, mein Gott. Ja, aber hier geht es mein Herr. Mein Rabb. Ja. Mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Also Achtung jetzt. Ibrahim will ihm beweisen, dass er nicht imstande ist, so etwas zu tun. Deswegen ist dieser Herrscher eigentlich machtlos. Wenn Allah will, lässt er ihn sterben. Wenn Allah will, lässt er ihn leben. Er sagte als Antwort darauf, ich mache lebendig und lasse sterben. Der Herrscher sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. das, was dieser Mann gemacht hat, der Herrscher, ist in Wirklichkeit dummes, leeres Gerede. Ist dumm, leeres Gerede. Weil Ibrahim a.s., er redet davon, dass Allah s.w.t. bestimmen darf, kann, wer lebt und wer stirbt. Und wann er will, lässt er dich leben, wann er lässt er dich leben, meine ich, und wann er will, lässt er dich sterben. Durch Gründe, die er möchte, subhanahu wa ta'ala. Wann er will, nimmt er die Seele raus und die Sache ist erledigt mit dir. Ja. Aber dieser andere, der eigentlich eine dumme Antwort gegeben hat, er sagte, ich mache lebendig das Sterben. Er will damit, er sagt eigentlich, was er sagen will, ist, er bestimmt, wer nicht umgebracht wird und er bestimmt, wer hingerichtet werden muss. Und weil das eine eigentlich eine blöde Antwort ist auf das, was Ibrahim gesagt hat, ist Ibrahim a.s. gar nicht weiter auf eingegangen, was dieser Mann gesagt hat. Er hätte mit ihm jetzt weiter diskutieren können. Er sagt, Moment, ich habe doch das gar nicht gemeint. Und bla bla bla. Und so weiter. Aber Ibrahim a.s. War schlau und sagte einfach, also lassen wir ihn mal, eben schenken wir ihm mal, das nennt man einfach, das nennt man so, weißt du, wenn man aufgrund der Diskussion einfach nachgibt. Ja, einfach nachgibt, sagt, okay, das ist kein Problem, ich hoffe auch, machen wir weiter, gehen wir einen Schritt weiter. Dann sagt Ibrahim, etwas jetzt, was eben dieser andere nicht tun kann. Allah bringt ja die Sonne vom Osten her, so bringe du sie vom Westen her. Und da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Na. Und das ist immer die Vorgehensweise von solchen Menschen, die Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Sie diskutieren mit einem über Sachen, die keinen Sinn machen. Sie diskutieren mit einem über Sachen, die keinen Sinn machen. Und dann war dieser Ungläubige verblüfft, denn er kann das nicht durchführen. Er kann nicht die Sonne vom Westen aufgehen lassen. Und er kann auch nicht behaupten, dass er derjenige ist, der die Sonne vom Osten aufgehen lässt. Kann er nicht behaupten. Denn dann könnte er sie auch im Westen aufgehen lassen. Und somit war die Diskussion beendet. Und dieser Dialog, den Ibrahim a.s. gehabt hat mit diesem Herrscher, ist ein Beweis dafür, dass man mit irregeleiteten Menschen diskutieren darf. Und um ihnen die Wahrheit zu zeigen. Und am besten, man macht es mit wenigen kurzen Worten. Mit wenigen kurzen Worten. Und übrigens ist auch ein sehr interessantes stilistisches Mittel hier in diesem Vers erwähnt. Ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass die Diskussion zwischen Ibrahim und dem Herrscher ein Vers lang ging, das war's? Ich glaube nicht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns das Wichtigste von der Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob er derjenige nachher gewesen ist, der ihn ins Feuer geschmissen hat oder so. Ich glaube nicht. Aber weiß ich nicht, ja. Aber mit Sicherheit ist vorher was passiert, nachher was passiert, zwischendurch Worte gefallen und so weiter und so fort. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns das, was für uns entscheidend ist. Nicht mal hat uns den Namen gegeben von dem Herrscher, was völlig egal ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber, aus Lob zu Ibrahim über sein wunderbares Diskutieren wird sehr erwähnt, natürlich. Alayhissalam, wir loben ihn. Und dadurch hat er sich verewigt in den Worten Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir Ibrahim lesen, dann bekommen wir auch schon Hasanat. Ne? Weil für jeden Buchstaben, den wir aussprechen, kriegen wir 10 Hasanat im Gefühl. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Und das ist ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht recht leitet, keine Hidayah gibt, keine Rechtleitung gibt, weil er ungerecht ist. Weil die Person ungerecht ist. Sie weiß, dass sie lügt, deswegen bekommt sie keine Hidayah. Und es ist nicht so, dass Allah subhanahu wa ta'ala, selbstverständlich Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem universellen Willen bestimmt, was er will. Ja? Aber wer die Wahrheit sucht und Hidayah will, Rechtleitung will, Allah subhanahu wa ta'ala gibt sie ihm. Er verweigert sie niemandem. Aber wenn du ungerecht bist und keine Rechtleitung willst, Allah gibt sie dir auch nicht. Allah gibt sie dir normalerweise nicht. Ja? Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Warum? Weil sie ungerecht sind. Wem gegenüber? Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sind sie ungerecht. Ja. Dann ein zweiter Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist in seinen Taten. Oder kennst du nicht einen ähnlichen? Also übrigens, der Vers vorhin am Anfang von Vers 258 heißt es doch, siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn schritt? Ja? Das ist so eine seltsame Sache. Also auf Arabisch heißt es tatsächlich wortwörtlich, siehst du nicht jenen. Ja? Aber eigentlich, übersetzt, Bedeutung ist das, hast du nicht nachgedacht über denjenigen? Oder ist dir nicht zu Ohren gekommen, die Geschichte von dem und dem? Ja? Dich hat er nicht gesehen, Ibrahim ein paar tausend Jahre vorgelebt. Ja? Und das ist auch nicht damit gemeint. Und Allah alam, ich kenne in Deutsch nicht diesen Ausdruck, siehst du nicht diese Person, sondern man würde eher sagen, hast du nicht nachgedacht über die Person so und so. Ja. Wie dem auch sei, im Vers danach ist genau das Gleiche. Deswegen haben sie es schon anders übersetzt. Im Arabischen steht sie eigentlich nur eigentlich wortwörtlich oder derjenige, der an einer Stadt vorbeikam. So heißt es. Und sie haben hinzugefügt, oder kennst du nicht einen ähnlichen, also ähnliche kommt auch vor, oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der in einer Stadt vorbeikam. Also kennst du nicht. Haben sie hinzugefügt, weil es eben nicht dasteht, aber muss man hinzufügen, damit man weiß, was damit gemeint ist. Ja. Oder hast du nicht nachgedacht über einen ähnlichen, denjenigen, der in einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag. Und hier steht wörtlich, die leer auf ihren eingestürzten Dächern lag. Die Stadt, Allahu a'lam, welche Stadt? Wissen wir nicht. In Tafsir heißt es manchmal die Stadt Al-Quds, Jerusalem. Ja? Aber es ist uns nicht authentisch überliefert und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Stadt nicht erwähnt und deswegen wissen wir nicht mit Gewissheit, welche Stadt es gewesen ist und ist auch uninteressant. Und übrigens, das Wort Qarya, für diejenigen, die Arabisch lernen, Qarya, in der heutigen arabischen Sprache, bedeutet das Dorf. Aber ursprünglich gesehen ist es einfach ein Ort, an dem sich viele Menschen aufhalten und gemeint ist hier eine Stadt. Deswegen ist auch hier als Stadt übersetzt worden. Ja. Siehst du, oder hast du nicht nachgedacht über einen ähnlichen, denjenigen, der in einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag? Er sagt, wer ist das, der das gesagt hat? Manche sagen Al-Khidr, alayhi salam, der mit Moses da unterwegs war, in Surat al-Kahf. Und manche sagen Uzair, alayhi salam, der Prophet Uzair. Und in Wirklichkeit, wir wissen es nicht. In Wirklichkeit, wir wissen es nicht. Es ist nicht authentisch überliefert worden, wer diese Person ist, die da an dieser zertrümmerten Stadt vorbeigegangen ist. Allahu a'lam. Und manche Tafsir gehört, wie Abdurrahman al-Sa'di, sie sagen, das war kein Prophet. Manche sagen, es war ein Prophet, manche sagen, es war kein Prophet. Die gesagt haben, es war kein Prophet, sie haben gesagt, aufgrund der Aussage, jetzt heißt es, er sagte, nachdem er bei der Stadt vorbeikam, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie gestorben ist? Das ist offensichtlich ein Zweifel an der Allmacht Allahs. Und ein Prophet zweifelt doch nicht an der Allmacht Allahs. Ein Prophet weiß ganz genau, was Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah allmächtig ist. Und deswegen haben sie gesagt, das ist kein Prophet gewesen, das ist irgendein Mann gewesen. Irgendein. Wie die Leute Ashab al-Kahf, die in der Höhle waren, über 300 Jahre lang, oder 300 Jahre lang, sie waren keine Propheten. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie einfach sterben lassen und dann nach mehreren hundert Jahren wieder auferweckt. Dachte ich, kann sein. Wie dem auch sei, diejenigen, die gesagt haben, das war ein Prophet, sie stützen sich auf einige Überlieferungen, aber wie gesagt, die geht keine authentisch auf den Propheten Muhammad s.a.w. zurück. Zumindest ist mir nicht über den Weg gelaufen. Und sie sagen, Allah sagt doch danach, da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein, hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange hast du verweilt? Das ist offensichtlich, hat Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gesprochen. Und was ist jemand, dem Allah spricht? Ein Prophet. Okay? Okay, wenn wir sagen, er ist ein Prophet, wie verstehen wir jetzt die Aussage vorher? Wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Das ist problematisch und eine Ansicht könnte, eine Möglichkeit, das zu verstehen wäre, dass dieser Prophet das eben nicht gewusst hat. Die Propheten wissen nur das, was Allah ihnen mitgeteilt hat. Und wenn Allah ihnen noch nicht mitgeteilt hatte, dass er allmächtig ist, wissen wir nicht, kann sein. Das ist aber alles, wie gesagt, Vermutungen und wir wissen nicht, wallahu ta'ala a'lam. Also die gesagt haben, das war kein Prophet, die haben kein Problem mit dieser Aussage. Ja? Aber wie gesagt, wir kennen auch die Geschichte aus der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. über den einen Mann, der niemals etwas Gutes getan hat und dann hat er seinen Kindern angeordnet, wenn ich gestorben bin, dann verbrennt mich. Und dann haben sie ihn verbrannt, Asche, und haben ihn zerstreut. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala nur gesagt, sei, und dann war er wieder da. die haben ja seine Asche gestreut im Meer oder wo auch immer. Allah sagte sei und dann war er wieder da. Und dann hat er ihn gefragt, Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß hast du gedacht, ich kann dich nicht wieder auferwecken. Oder warum hast du das getan? Was hat dich dazu gebracht, dass du deinen Kindern anordnest, dich verbrennen zu lassen? Und dann hat er als Antwort gegeben, Wallahi, ich habe niemals etwas Gutes getan und er hatte gehofft, dass Allah ihn nicht auferwecken werde. Ja, das ist gemeint mit der Sache, ja. Und das ist auch ein problematischer Hadith. Also im Sinne hat Probleme verursacht, weil normalerweise in unserer Scharia, so haben wir es gelehrt bekommen, jemand, der zweifelt an der Allmacht Allahs, ist ungläubig. Weil Allah hat es so oft im Koran uns mitgeteilt, dass er allmächtig ist, alles tun kann, was er will. Wer daran zweifelt, ist ungläubig. Aber wie kann sein, dass diese Person nicht gewusst hat. Kann sein, dass diese Person es nicht gewusst hat. Na. Kehren wir zurück. Er sagte, diese Person, die da vorbeigekommen ist, sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Und man kann das als Beweis anführen und sagen, das ist ein Beweis, dieser Ausdruck ist ein Beweis, dass Verwunderung oder etwas als unwahrscheinlich ansehen nicht Kufr ist, nicht ungläubig ist. Also als Verwunderung. Oder das heißt, wenn er diese Stadt sieht und sagt, und nicht meinte, dass Allah nicht imstande ist dazu, sondern meinte im Sinne von Allah wird doch, also diese Stadt wird Allah bestimmt nicht mehr wieder lebendig machen. Diese Stadt ist so tot, die bleibt bestimmt tot. Ja, wenn er das so gemeint hat, kein Problem. Haben wir auch kein Problem mehr, davon auszugehen, dass es ein Prophet gewesen ist. Wie dem auch sei. Da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein, so wie Allah es gesagt hat. Er war tot 100 Jahre lang. Hierauf erweckte er ihn, subhanahu wa ta'ala, und fragte ihn, wie lange hast du verweilt? Und er sagte, ich verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages. Und das ist das Gleiche, wenn die Menschen gestorben sind und auferweckt werden, dann werden sie auch meinen, sie hätten nur den Vormittag oder nur den Teil eines Vormittags verweilt. Oder ein Tag oder ein Teil eines Tages. Oder manche sagen vielleicht 10 Tage maximal. Ja. Wie Allah auf hingewiesen hat zur Baha. Und ansonsten war es in Wirklichkeit eine sehr, sehr lange Zeit. Genau wie am Schlafen, wie wir alle kennen, am Schlafen. Man verweilt in Wirklichkeit vielleicht 9 Stunden oder noch mehr oder ein bisschen weniger. Und es kommt einem so vor, als wären nur einige Minuten oder Sekunden vergangen. Er sagte, ich verwalte einen Teil oder den Teil eines Tages. Allah sagte zu ihm, nein, vielmehr verwaltest du 100 Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an, sie sind nicht verfault. Und schau deinen Esel an, und damit wir dich zu einem Zeichen für die Menschen machen. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Also sagte Allah, nein, du verwaltest 100 Jahre lang, nun schau deine Speise an. Sie hat sich nicht verändert. Er war da unterwegs, hat die Stadt gesehen, hat Proviant mit dabei gehabt und dann hat Allah ihn sterben lassen für 100 Jahre lang. Aber sein Essen, was er dabei gehabt hat, ist nicht verfault und nicht schlecht geworden. Ist genau so 100 Jahre lang geblieben, wie Allah es wollte. Und somit hat er nämlich direkt gesehen, dass er, im Tafsir heißt es, nach einer Auslegung, er hat die Stadt gesehen. Die Stadt war wieder da. Denn darum ging es ja. Er kam ja vorbei und hat sich gewundert, wie sie in Trümmern liegt. Und jetzt steht er auf, sieht die Stadt vor sich und sein Essen ist genauso, wie es vorher war. Das ist ein Beweis dafür, für ihn direkt mit eigenen Augen, dass die Zeit unglaublich vorangeschritten ist und Allah subhanahu wa ta'ala imstande dazu war, dass sein Essen immer noch so bleibt, wie es ist. Und dass er tatsächlich 100 Jahre lang weg gewesen ist oder sehr lange Zeit lang weg gewesen ist. Das war der eine Aspekt. Und dein Getränk auch war auch nicht verfault. Sie sind nicht verfault, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und schau deinen Esel an. Und schau deinen Esel an. Sie hat auf ihn geschaut. Der war nämlich nur noch Knochen. Der war schon längst gestorben, der Esel, den er beigehabt hat. 100 Jahre, keiner lebt so lange, kein Esel. Und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen, durch dich. Dadurch, dass du 100 Jahre lang verweilt hast und du gehst jetzt in die Stadt und erzählst von Sachen, die vor 100 Jahren passiert sind oder ähnliches. Und du hast Währungen, die sehr alt sind, wie erzählt wird über die Welt von Kahf und so weiter und so fort. Das ist ein Beweis für die anderen Menschen dann, dass ihr tatsächlich so lange verweilt hattet. Und dass du so lange so alt eigentlich schon bist. Dass du so alt eigentlich bist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann, Und also durch dieses Wunder, durch dieses Zeichen, was er selbst jetzt ist, konnte er die Menschen dann leiten zum Wege des Islam. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen. Er schaut auf die Knochen des Esels und er hat gesehen, dass die Knochen zusammengehen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden und dann wurden die Knochen mit Fleisch bedeckt und da war der Esel wieder lebendig. Mit eigenen Augen hat er es gesehen. Es hat er mit eigenen Augen gesehen, er war selbst tot, wurde lebendig und hat dann mit eigenen Augen gesehen, wie ein anderes Tier, was tot, lebendig wurde. Und das war für ihn dann Gewissheit, Yaqin, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat. Und in der Lesart von Nafi ibn Kathir, Abu Amr und Abu Ja'far und Ya'qub heißt es, Nunshiruha, im Bezug auf das Wort zusammensetzen, und damit ist gemeint, und schau die Knochen, wie wir sie wieder eigentlich lebendig machen, oder dieses Tier wieder lebendig machen. Na. Oder nach der anderen Lesart Nunshizuha, eben zusammensetzen, wie es hier übersetzt worden ist. Und sie hierauf mit Fleisch bekleiden, und dann sagt Allah SWT, nachdem ihm klar geworden ist, sagt er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Er verglich seine Speise mit der wiederaufgebauten Stadt und den Esel und wusste somit, dass so viel Zeit vergangen ist. Einmal sah er es plötzlich, also wie Allah etwas lebendig gemacht hat, und zwar die Stadt, er guckt auf die Stadt, sieht sie plötzlich da, wieder da, und einmal mit eigenen Augen an diesen Esel. Und Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, in seinem Tafsir, er sagte, es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Stadt wieder aufgebaut wurde. Und ich sage ehrlich gesagt, es kommt mir seltsam vor, warum er das gesagt hat, weil eigentlich darum geht es ja in den Versen. Tatsächlich, es gibt keinen Vers, es gibt keinen Hinweis in den Versen danach, dass die Stadt wieder aufgebaut worden ist. Aber eigentlich darum ging es doch. Deswegen kam er in die Stadt, sie waren frühest in Trümmern und er glaubte nicht, dass sie wieder aufgebaut würde und dann wurde ja doch sie wieder aufgebaut. Wallahu ta'ala a'lam. Und nach der Lesart der Mehrheit der Koranleser wurde es so übersetzt. Ich weiß jetzt, heißt ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Und nach der Lesart von Hamza Kisai heißt es nicht a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, sondern i'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Das heißt, er sagte, Allah sagte, wisse, dass Allah zu allem die Macht hat. Wisse jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Und beides widerspricht sich nicht, stimmt überein. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.